Andacht vom 16.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Vorstellung des Herzveränderungssets. Wir machen heute kein normales Live. Wir stellen unser Herzveränderungsset vor. Darauf haben viele von euch schon sehr gewartet. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als die Erkenntnisse über das Herz für mich begannen. Der Herr bat mich, einiges aufzuschreiben. Das war vor über 30 Jahren. Wir waren jung und predigten das Evangelium in einer Stadt in Österreich. Viele junge Leute wurden gerettet. Wir sahen viele Wunder. Ich fastete schon 2 Wochen und trank bloß Wasser. Ich verbrachte diese 2 Wochen nur mit dem Herrn. Die ganzen 2 Wochen waren unglaublich. Das war eine der wunderbarsten Zeiten meines Lebens. Dann, nach 14 Tagen, sollte ich mich ganz zurückziehen. Ich hörte den Herrn und schrieb Noah auf. Es waren lauter Bibelverse, die er mir sagte. Nur die Stellen. Die notierte ich mir. Dann begann Gott, mit mir über das Herz zu reden. Erst danach begann ich, all diese Bibelstellen nachzuschlagen. Ich erkannte und verstand vieles. Die Wahrheit, die wir Christen verstehen müssen, ist, wir machen das Gehirn zum Zentrum von allem. In Wirklichkeit aber ist das Herz das Zentrum von allem. Es gibt in der Bibel keine einzige Erwähnung über das Gehirn. Doch über das Herz spricht die Bibel 854 Mal. Das Gehirn ist wichtig, denn es ist der Prozessor für das Herz. Aber wenn das Denken wirklich wichtig wäre, wäre es doch mindestens ein paar Mal erwähnt worden in der Bibel, oder? Als ich in Amerika lebte, kannte ich dort ein Ehepaar. Sie hatten einige Kinder. Eine Tochter war mit einem Schaden im Gehirn geboren. Sie konnte nicht reden oder alleine essen. Sie saß in einem Rollstuhl. Ihre Arme zuckten häufig. Ihre Eltern kümmerten sich sehr liebevoll um sie. Ich erinnere mich, als ihre Eltern mit ihr im Rollstuhl zum ersten Mal in unseren Gottesdienst kamen. Ich liebte das Mädchen sofort. Es war damals etwa 11 Jahre alt. Ich grüßte das Kind dann immer, wenn sie kamen. Ihre Eltern begannen zu begreifen, was in ihr vorging. Sie erzählten mir, dass ihre Tochter tatsächlich alles versteht. Aber aufgrund ihres Gehirnproblems konnte sie nichts davon ausdrücken. Die Eltern sagten, Reinhard, sie liebt dich so sehr. Wenn wir dich zu Hause erwähnen, beginnt ihr ganzer Körper zu zittern. Damals verstand ich das nicht, aber jetzt weiß ich. Unser Leben agiert durch unser Herz. Was also ging da vor sich? Das Herz des Kindes funktionierte perfekt. Im Herzen konnte sie denken. Aber wenn diese Infos im Gehirn ankamen, konnte das Gehirn sie nicht an den Körper weitergeben. Aber das Herz gab seine Informationen weiter. Wenn sie also dachte, den Reinhard habe ich so lieb, ich möchte ihn immer wieder umarmen, begann ihr Körper zu zittern, weil ihr Gehirn die Herzinformation nicht anders weitergeben konnte. Viele Menschen haben die falsche Vorstellung, dass Menschen, deren Gehirn nicht richtig funktioniert, nichts verstehen können. Das ist sicher falsch. Wir müssen verstehen, was in der Bibel über ein verständiges Herz steht. Das Gehirn arbeitet mit den Informationen, die in unserem Herz sind. Wenn unser Herz richtig funktioniert, werden auch unser Gehirn und unser Körper richtig arbeiten. Vor 30 Jahren erkannte ich durch Sprüche 4,23 etwas, was mein Leben veränderte. Diese Bibelstelle begleitet mich seither in meinem Leben. Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn diese Bibelstelle stimmt, dann kann mich nichts erschüttern, was um mich herum geschieht. Mein Leben hat seine Quelle nicht in den Menschen oder Umständen um mich herum. Die Menschen und Situationen haben deshalb nicht mehr die Bedeutung, die wir Menschen ihnen häufig zugestehen. Ein Beispiel. Wir suchen nach einer weiteren Möglichkeit, finanziellen Wohlstand zu erlangen. Viele Menschen suchen nach solchen Gelegenheiten. Doch statt dass das Leben besser wird, wird alles immer schlimmer. Viele Leute haben mir Nachrichten geschickt wie diese. Reinhard, du lehrst, dass ich mein Herz überzeugen muss. Das habe ich getan. Und ich habe da und dort investiert. Ich habe diese oder jene Gelegenheit ergriffen. Aber statt Durchbruch erlebe ich nur Niederlagen. Denkt mit mir nach, meine Freunde. Wir denken, dass unser Wohlstand von außen kommt. Aber das ist falsch. Unser Wohlergehen kommt von innen und zeigt sich außen. Es gibt Menschen, die meinen, wenn ich in einer anderen Familie geboren wäre, hätte ich bessere Chancen im Leben. Das ist nicht wahr. Eine Umfrage von vor mehr als 12 Jahren befragte Menschen, die in der Lotterie gewonnen haben, ob ihr Leben durch den Gewinn besser geworden ist. Sie haben herausgefunden, dass Menschen, die Geld gewonnen haben, mit ihrem Reichtum nicht umgehen konnten. Ihre Familie ging kaputt, sie verloren das ganze Geld wieder. Rainer, das ist klar, Geld ist Mammon, Geld führt zum Untergang. Nein, die Geldliebe zerstört. Geld ist nicht der Ursprung alles Bösen. Jesus spricht über den Umgang mit Geld, nicht vom Geld selbst. Jesus gab uns klare Anweisungen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Meine Frage ist, warum haben Menschen, die plötzlich reich sind, kein besseres Leben? Weil wir denken, dass alles von äußeren Umständen abhängt, aber in Wirklichkeit hängt alles von unserem Herz ab. Die Bibel sagt, die Quelle des Lebens kommt aus unserem Herz. Dann hängt unser Leben nicht von äußeren Umständen ab. Wenn wir das zu Ende denken, werden wir anders denken und leben. Viele Menschen denken, ich lebe im vollbrachten Werk des Kreuzes, wenn ich die Wahrheiten des neuen Bundes immer wieder proklamiere und dann ist alles gut. Das stimmt nicht. Wenn es keine Wirklichkeit in deinem Herzen wird, wird es dein Leben nicht verändern. Es gibt Menschen, die die Bibel so gut kennen, aber in ihnen ist kein Leben. Es gibt in den Gemeinden Menschen, die einander wehtun, weil sie einander Bibelstellen über den Kopf schlagen. Oder denkt an die Kreuzzüge, da wurden Bibelstellen benutzt, um andere Menschen zu töten. Es reicht nicht aus, Wahrheiten auswendig zu lernen oder zu wiederholen. Das führt nur zu Verwirrung. Es muss eine Wirklichkeit in deinem Herz werden. Deshalb ist der Begriff Reaktion wichtig für uns. Wir können die Umstände nicht kontrollieren, manchmal vielleicht schon, aber zumeist nicht. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. Viele Menschen versuchen, das äußerlich zu lösen. Wenn mich erst alle Menschen mögen und so weiter. Es ist gefährlich, wenn du denkst, alle Menschen müssen dich mögen, dann ist alles gut. Die Menschen versuchen immer, ihre Umstände zu ändern. Dann sind sie frustriert. Sie sind wie der Esel, der an einer Stange mit Schnur eine Karotte vorne hängen sieht. So läuft er los, um die Karotte zu erreichen. Doch er erreicht sie nie. Er denkt, jetzt habe ich sie. Jetzt! Er versteht nicht, dass die Karotte sich bewegt, wenn er läuft. Wenn ihr das begreifen könnt, wird sich euer Leben ändern. Dann habt ihr die Kraft zu entscheiden, wie eure Reaktion ausschaut. Denn oft haben wir nicht die Macht oder die Möglichkeit, die Umstände zu ändern. Schaut, welch unglaubliche Kraft Paulus hatte. Er wurde aus Städten hinausgeworfen. Er erlebte die Gefahr durch Räuber. Er wurde geschlagen und gesteinigt. Er war viel im Gefängnis. Für Paulus waren die Umstände, mit denen er sich herumschlug, nie das Problem. Er hatte solch eine Kraft im Verständnis des vollbrachten Werks des Kreuzes im Herzen. Daraus lebte er. Die Lüge ist, dass wir gute Umstände brauchen, um gut leben zu können. Doch wir brauchen ein gefestigtes Herz, um ein gutes Leben zu haben. Mein Fokus bezieht sich nicht auf die Umstände, sondern auf mein Herz. Die Menschen erwarten ihr Glück von einer Ehe, aber alles hängt von ihrem Herz ab. Wenn meine Herzenshaltung richtig ist, wird sie meine Wirklichkeit erschaffen. Wenn ich die richtigen Dinge glaube, werden sie geschehen. Wenn ich falsch denke, wird das meine Zukunft und meine Umstände bestimmen. Was ich im Herzen glaube, bestimmt mein Leben. Körper, Geist und Herz arbeiten zusammen. Reinhard, warum diese drei? Ich dachte, das Herz sei ein Teil des Körpers. Braucht das Herz die Anweisung des Gehirns, um zu funktionieren? Ja, das Gehirn sendet einen Impuls ans Herz. Aber warum funktioniert das Herz schon, bevor ein Embryo ein Gehirn hat? Warum? Ich weiß, dass das Herz ein Teil des Körpers ist, aber ich sehe zugleich, dass das Herz für sich selbst da ist. Ich sehe das Herz als eine wichtige Lebensquelle für sich selbst. Wenn Körper, Geist und Herz zusammenarbeiten, ist das Herz der Chefkommandant. Wenn wir das wirklich kapieren, dann werden wir viel mehr Zeit damit verbringen, unser Herz zu festigen. Ich stimme den Stimmen nicht zu, die davon reden, dass wir den Geist füttern müssen. 1. Johannes 2,10 sagt, der Geist weiß alles. Wir haben die Salbung und durch den Geist wissen wir alles. Warum also muss ich meinen Geist füttern? Aber wenn mein geistlicher Mensch alles weiß, warum lebe ich dann nicht darin? Muss ich mein Fleisch töten? Nein, auch das nicht. Der alte Mensch, die sündhafte Natur, wurde mit Jesus Christus gekreuzigt. Muss ein toter Mensch noch toter werden? Wie soll das gehen? Wie kann ich das dann erfahren, Reinhard? Das, was viele Christen machen, sich heiligen, das Fleisch töten, das tun sie aufgrund von religiösen Lehrmeinungen. Du musst lernen, der Chefkommandant ist dein Herz. Was wäre, wenn wir die gleiche Zeit, die wir damit verbringen, das Fleisch zu töten und den Geist zu füllen, damit verbrächten, unser Herz zu füllen und es zu überzeugen davon, dass wir wirklich schon alles haben? Wenn ich die einfache Wahrheit verstehe, dass ich das Auferstehungsleben schon habe, wird mein Leben viel einfacher. Ich war letzte Woche in Krisioma. Entschuldigung. Wir hatten zu viel Pizza und das um 1 Uhr morgens und wir hatten nicht genug Schlaf. Wir erholen uns noch davon. Ich teilte dort diese Wahrheit. Viele Christen suchen mehr Kraft. Sie möchten in mehr Kraft leben, Wunder tun, Kranke heilen. Sie beten, Gott, gib mir die Kraft des Übernatürlichen. Schon das ist unbiblisch. Paulus sagt in Epheser 1, 18 und 19, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr die Kraft kennt, die in euch ist. Das ist die Kraft, die Jesus aus dem Tod auferweckte. Diese Macht ist schon in euch. Aber Reinhard, ich fühle mich so schwach. Der Geist weiß, dass die Auferstehungskraft in dir ist. Du musst nicht deinen Geist stärken. Du musst nicht das Fleisch töten. Du musst dein Herz überzeugen. Wenn dein Herz diese Wahrheit ergreift, dass im Geist schon alles da ist, wird dieser Glaube in deinem Herzen das erschaffen. Leute, bitte hört auf, eure Umstände zu ändern. Befasst euch mit eurem Herz. Es ist so ein stressiges Leben, ständig hinter den Umständen herzulaufen. In deinem Herzen ist die Quelle des Lebens. Wenn dein Herz die Kraft versteht und ergreift, die in ihm schon ist, wird das Herz diese Information an dein Gehirn weitergeben und dann wirst du dieser Kraft entsprechend handeln. Wenn dein Herz überzeugt ist, und dann fließt es. Die Bibel spricht von einem verständigen Herz. Sprüche 8,5. Macht euer Herz verständig. Wenn die Bibel von einem verständigen Herz spricht, meint das Hebräische ein Herz, das die Dinge richtig aufnimmt. Dein Herz besteht zu 65% aus Neuronen. Wenn dein Herz die Dinge um dich herum falsch aufnimmt, was geschieht? Die Umstände werden dein Leben nicht besser machen. Der Versuch, die Umstände zu verändern, wird dein Leben auch nicht verbessern. Du rennst und rennst und rennst und so weiter. Du brauchst ein Herz, das verständig ist. Wie kann es Dinge richtig aufnehmen? Das ist sehr einfach. Mach selbst den Test. Wenn du schlecht über gewisse Umstände denkst, wie wird deine sofortige Reaktion auf Schwierigkeiten sein? Wie reagierst du dann auf eine Herausforderung, die dir jemand stellt? Es folgt eine negative Reaktion. Ich habe keinen Erfolg. Ich kann das nicht. Warum passiert genau mir das? Warum trifft es nicht andere? Warum muss ich mich damit herumschlagen? Es ist immer dasselbe. Du magst denken, dass das mit den Umständen zu tun hat, doch das stimmt nicht. Es zeigt dein Herz, denn du nimmst die Dinge falsch in dein Herz auf. Die Psychologie sagt das auch. Ich glaube nicht, dass es natürliche Optimisten oder Pessimisten gibt. Ich denke, es gibt Menschen mit einer krummen Herzenshaltung und Menschen mit einer geraden Herzenseinstellung. Ich nenne euch ein Beispiel. Die Geschichte ist vor einigen hundert Jahren in England passiert und sie zeigt das Herz. Ein Mann überlegte, in Afrika ein Geschäft zu eröffnen. Er wollte dort Schuhe verkaufen. Einer seiner Geschäftsleute sollte nach Afrika fahren, um zu sehen, ob es Möglichkeiten gibt, Schuhe nach Afrika zu exportieren. Der Mann kam zurück und sagte: Wir haben keine Chance, die Menschen dort tragen keine Schuhe. Der Unternehmer gab noch nicht auf, er schickte einen zweiten Geschäftsmann nach Afrika. Der kam zurück und meinte: Wir haben beste Möglichkeiten, niemand trägt Schuhe, sie brauchen welche. Es geht nur um die Sichtweise. Die hängt vom Herz ab. Wenn dein Herz verständig ist, wird es die Dinge richtig aufnehmen. Reinhard, mein Herz nimmt die Dinge richtig auf. Ich sehe die Dinge, wie sie sind. Nein. Du musst mit Gott verbunden sein, um die Dinge durch Jesus Christus richtig aufzunehmen. Du kannst alles nur durch Christus. Du darfst nicht das sehen, was falsch läuft, sondern dass Christus an deiner Seite ist. Alles ist eine Gelegenheit. Nichts ist ein Problem. Wenn wir denken, die Umstände bestimmen die Wirklichkeit, ist das falsch? Wir müssen verstehen, dass unser Herz die Umstände schafft. Wenn wir nicht die Verantwortung für unser Herz übernehmen, werden wir nichts verändern. Es gibt so viele wissenschaftliche Beweise, dass wir mit unserem Herzen denken. In meinem Buch Es hat etwa 150 Seiten, beschreibe ich das ausführlich. Ich habe alle Bibelstellen nachgeschaut, tausende Stunden lang, um sie zu studieren. Dabei wurde für mich so klar, dass wir mit unserem Herzen denken. Auch die Wissenschaft belegt das mittlerweile. Solange du dich als Opfer deiner Umstände wahrnimmst, wird sich nichts ändern. Wenn du Verantwortung für dein Herz übernimmst, wird sich alles ändern. Wenn ich negative Energie ausstrahle, was geschieht dann? Es betrifft alles um mich herum. Die Menschen, die gut für mich sind, werden mir nicht nahe sein wollen, denn meine negative Energie weist sie zurück. Weißt du, dass jede Zelle deines Körpers Energie ausstrahlt? Und das Herz strahlt seine Energie bis etwa einen Meter weit aus. Was geschieht? Wenn du nicht Verantwortung für dein Herz übernimmst, wirst du erleben, dass die Menschen dich nicht mögen, dass du nur die negativen Menschen anziehst und du fragst dich, warum die Menschen so gemein zu dir sind. Wenn du dein Herz im Richtigen festigst, wird es sich ändern. Die Umstände ändern sich aufgrund deines Herzensglaubens. Wenn ich die Verantwortung für mein Herz übernehme, wenn ich es verändere, werde ich erleben, wie meine Haltung sich ändert. Die Neuronen können verändert werden. Wir müssen in tiefe Herzensmeditation kommen. Ich verstehe gar nicht, warum Menschen das nicht verstanden haben. Biblische Meditation hat nichts mit östlicher Meditation zu tun. Biblische Meditation ist Bibelstellen lesen und aufs Herz schreiben. Darüber lehre ich so gern. Die erste Stelle in der Bibel, wo das Herz der Menschen erwähnt wird, ist 1. Mose 6. Die Gedanken der Vorstellung in den Herzen waren ununterbrochen böse. Die Menschen formten also ihre Gedanken in Vorstellungen und schrieben sie so auf ihre Herzen. Ganz einfach beschrieben, deine Gedanken und Vorstellungen werden eins. Das ist aufs Herz schreiben. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen. Wir müssen Zeit damit verbringen, uns von unsichtbaren Dingen zu überzeugen. Paulus sagt, wir glauben mit dem Herzen. Glaube ist eine Sicherheit, eine Überzeugung im Herzen. Dann ist das Herz überzeugt. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Du glaubst nicht. Du wiederholst nur einige Worte, die in deinem Herz nicht wahr sind. Wenn du es in deinem Herzen siehst, weißt du es in deinem Herz. Wenn es dort gefestigt ist, wirst du es nicht mehr anzweifeln. So veränderst du dein Herz. Wir müssen Zeit mit unserem Herz verbringen. Das Herzveränderungsset ist da. Genießt es! Momentan gibt es das Buch bzw. das Set nur auf Englisch und auf Portugiesisch. Aber in 2 bis 3 Monaten wird es das auch auf Deutsch geben. Das ganze Set. Freut euch darauf. Oh ja, wir freuen uns. Danke fürs Zuhören.